Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3 über alle Themen, die uns am Herzen liegen. Und das ist heute ein ganz besonderes, und zwar dreht sich das rund um queere Menschen und überhaupt Queersein. Ich bin Anne und ich habe mir dazu eine ganz tolle Person eingeladen, um darüber zu sprechen, und das ist die Martina. Hallo Martina. Hallo. Ja, ein paar von unseren HörerInnen könnten dich ja eigentlich schon kennen, denn wir hatten schon 2014, ich habe nachgeschaut, das ist wirklich schon so lange her, hatten wir schon mal ein Interview mit dir, Martina Schradi, weil du nämlich ein ganz tolles Comic-Projekt hast, das nennt sich Ach, so ist das. Und ja, da haben wir damals das per Schrift gemacht und dann haben wir uns gedacht, diesmal machen wir es vielleicht ein bisschen anders und haben uns gedacht, okay, jetzt einfach mal in den Podcast. Und insofern freue ich mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns darüber zu sprechen. Vielleicht für diejenigen, die das Interview damals noch nicht gelesen haben, was sie jetzt natürlich alle nachholen werden, ganz klar. Ich werde das auch nochmal verlinken. erklär doch vielleicht nochmal kurz, wer du bist, was du machst und ja, vielleicht auch, was sich hinter diesem Projekt Ach, so ist das eigentlich verbirgt. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir mal wieder uns austauschen können, miteinander sprechen können und ja, ich hier das Projekt Ach, so ist das vorstellen kann. Also ja, du hast ja schon gemeint, vor ungefähr 5 Jahren oder vor 4 Jahren gab es dieses Interview. Seit 5 Jahren bin ich mit dem Projekt beschäftigt und ich sammle im Prinzip Geschichten von LGBTIQ. Inzwischen kommen ja immer mehr Buchstaben hinzu. Ja, das ist die Abkürzung für Lesben, Schwule, Trans, Inter, Bisexuelle, Transgender-Personen und queere Personen. Und ich sammle Geschichten von und über LGBTIQ-Personen und wandle die in kurze Comic-Geschichten um. Genau, das ja, mache ich jetzt schon eine geraume Zeit und daraus sind 2 Bücher entstanden, also ungefähr 50 Geschichten habe ich inzwischen gesammelt, genau. Ja, und die sind wirklich ganz, ganz toll geworden. Also wir haben uns ja eben damals unterhalten, als dann sozusagen der erste Band draußen war. Und jetzt ist der zweite relativ frisch da, was mich natürlich sehr freut, dass es da auch eine Fortsetzung gibt. Aber mich würde tatsächlich auch interessieren, was ist denn alles so seit dem ersten Band eigentlich passiert? Also ich habe mitbekommen, da gab es so zum Beispiel so Übersetzungen und auch, es gab ja auch eine Wanderausstellung dazu. Was war denn da eigentlich alles so los bei dir? Ja, also jede Menge, muss man sagen. Ich habe eigentlich... Ja, das sah es auch aus auf jeden Fall. Es war alles überhaupt nicht so geplant von vornherein. Also es begann eigentlich mit einer relativ harmlosen Idee. Irgendwie saß ich mit einer Freundin mal beim Café und habe mir gedacht, also ich wollte ja schon immer mal comic-mäßig was machen oder auch mehr machen. Und auf der anderen Seite haben mir da immer queere Themen auch gefehlt, so in dem deutschsprachigen Comic-Bereich. Und so ist eben die Idee entstanden, da mal Kurzgeschichten zu machen, um auch eben die Sichtbarkeit von LGBTIQ zu erhöhen. Und fanden eben beide, dass das Medium Comic sich da super gut eignet. Und dann erstmal vor dem Hintergrund, die Comics zu sammeln und zu machen. Dann gab es ja eine Förderung vom Familienministerium, wo ich dann die Möglichkeit hatte, eine großformatige Ausstellung zu produzieren. Und dann kam das erste Buch dazu und so ist quasi ein Stein nach dem anderen ins Rollen geraten, der dazu geführt hat, dass sich das Projekt eigentlich unheimlich ausgebreitet hat. Also die Ausstellung konnte ich ganz oft irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Viele Institutionen, keine Ahnung, Hochschulen, Universitäten, Vereine, Einrichtungen aller Art, dann zunehmend auch Schulen, haben die Ausstellung bestellt und arbeiten tatsächlich mit der oder haben eben Events und Vorträge auch und Workshops und sowas damit gestaltet. Also das war so der Beginn und dann ging es irgendwie immer weiter, dass sich plötzlich Menschen gemeldet haben, die das gut fanden, wenn es die Comics auch noch in anderen Sprachen gäbe, weil sie meinten, ja, da gibt's überhaupt nichts jetzt zum Beispiel in China oder im russischsprachigen Raum. Und die haben sich dann wirklich hingesetzt in ihrer Freizeit und ehrenamtlich zum Teil die Comics übersetzt, was ich natürlich total cool fand. Ja. Und wir haben da zusammengearbeitet. Es hat natürlich auch unheimlich Spaß gemacht, dann plötzlich die Comics in so anderen Sprachen zu sehen. Genau. Das ist krass, oder? Also ich stelle mir das echt als ein krasses Gefühl vor. Plötzlich ist so, whoop, da noch mehr draus geworden irgendwie. Ja, genau. Also das war auch natürlich viel Arbeit und auch gerade jetzt, ich habe die dann alle selbst gesetzt, also grafisch umgesetzt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du das in einer Sprache machst, die du selber überhaupt, also wo ich überhaupt keinen Zugang dazu habe, wie jetzt zum Beispiel Russisch oder Chinesisch. Das war dann schon, also hatte viel mit Vertrauen auch zu tun gegenüber den ÜbersetzerInnen. Und ich denke aber, das hat ganz gut geklappt. Super. Ja, genau. Und zum Beispiel die chinesischen Comics, also ich habe dann auch so eine mehrsprachige Webseite eben aufgesetzt, aber die chinesischsprachigen Comics hat dann eben eine Person noch auf einer Plattform veröffentlicht, die eben hauptsächlich in China dann auch genutzt wird und abrufbar ist. Und so hatten wir dort auch eine tolle Verbreitung. Also ich denke, anders wären die Comics nie irgendwie ans andere Ende der Welt gekommen. Und also das finde ich insgesamt so toll an diesem Projekt, dass da immer unheimlich viel einfach so amöb entstanden ist und ganz, ganz viel so graswurzelmäßig sich dann weiterentwickelt hat oder hauptsächlich auch durch das Engagement oder durch das Interesse von einzelnen Personen oder Einrichtungen. Und da freue ich mich natürlich schon drüber. Ja, ich glaube, daran merkst du einfach auch ganz deutlich, wie sehr das gefehlt hat, oder? Also du hast ja selber gesagt, es ist ja auch daraus entstanden, dass du das selber gerne gesehen hättest und es in dem Sinne nicht gab. Ja, genau. Und die Resonanz, das kommt ja natürlich auch bei anderen Leuten an. Ja, irgendwie glaube ich, also vielleicht zum einen ist es so ein Window of Opportunity eventuell gewesen, dass es thematisch interessant ist. Und ich denke aber auch so vom Medium her, dass das halt super funktioniert mit den Comics. Also viele können einfach da auf unkomplizierte Weise in das Thema einsteigen, ohne dass sie sich zu sehr selbst irgendwie emotional aus dem Fenster lehnen müssen, sage ich mal, oder eine zu starke intellektuelle Herausforderung das ist. Also es ist sehr niederschwellig, ja, absichtlich gemacht. Und es funktioniert für Jung und Alt, also für viele Zielgruppen. Und ist eben so ein humorvoller Zugang zu einem Thema, wo dann doch immer wieder einfach leider doch Berührungsängste da sind. Also das ist eben auch meine persönliche Erfahrung. Wir haben ja dann zum Beispiel, also ich sage immer wir, weil da gab es noch ein Team dazu von Leuten, die sich eben da auch engagiert haben, so ein pädagogisches Programm ja dazu entwickelt, mit dem dann Trainer, TrainerInnen quasi in Schulen gehen können und so Workshops durchführen können auf Basis der Comics zum Thema Akzeptanz und Vielfalt. Genau, und das funktioniert auch gut. Ach, da geht mir doch direkt wieder das Herz auf. Das ist schön. Also das freut mich wirklich total. Einerseits für dich und das Projekt, aber auch wirklich, ja, dass es mittlerweile diese Werkzeuge, diese Formate gibt, damit gerade auch junge Menschen einfach erfahren, dass es mehr gibt als Heterosexualität und Cis zu sein. Das ist ja leider nicht so selbstverständlich und ist ja auch oft so, dass diese Themen, sage ich jetzt mal, im üblichen Sexualaufklärungsunterricht gar nicht so abgedeckt werden. Ne? Also wahrscheinlich wird damit auch das dann so ausgeglichen oder zumindest, wenn, sage ich jetzt mal, das Lehrpersonal da engagiert genug ist und die dann eben euch dann auch an die Schule holen, dass dann zumindest das darüber ausgeglichen werden kann im besten Fall. Ja, das finde ich auch. Also vor ein paar Jahren gab es ja mal einen Vorstoß, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und das steht ja auch in dem Interview drin, da haben wir uns damals auch schon drüber unterhalten. So das Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität auch mit in Lehrpläne aufzunehmen. Und da ist ja dann so eine unglaubliche Protestwelle angestoßen worden auch. Also mit so einer Petition und die sogenannten besorgten Eltern und so weiter. Also da gab es ja auch total viel Gegenwind. Und das hat ja dazu auch geführt, leider, dass eben dieser Lehrplan dann relativ, oder das Thema relativ abgemildert, zwar schon in dem Lehrplan Eingang gefunden hat, aber eben auf eine extrem geschmälerte Weise oder abgespeckte Art und Weise. Und in Bayern ist es sowieso nochmal ganz anders. Also ich denke, es ist tatsächlich so, dass da einfach erstmal strukturell wenig angeboten wird natürlich für Schulen und es auch echt wenig Material gibt. Also es ist tatsächlich so, dass ungefähr jede Woche mal eine Lehrkraft sich hier meldet und dann sagt, ah, die Comics sind irgendwie cool, weil es gibt so wenig und damit kann man gut arbeiten. Und da bin ich auch froh drum. Definitiv. Und es ist super, dass das eben dann wirklich Leute aufgreifen. Also wenn wir eben auch gerade sehen, also wenn ich mich richtig erinnere, gerade eine CDU, CSU, die arbeiten ja mittlerweile auch schon so mit so klar queerfeindlichen, antifeministischen Begriffen wie Genderwahn und Frühsexualisierung. Ne? Also diese Behauptung, dass man allein die Tatsache, Kindern darüber zu erzählen, dass es einfach ein Spektrum gibt an Geschlechtsidentität und an sexuellen Orientierungen, dass das schon dazu führen würde, dass sie dann auch zum Beispiel homosexuell, trans und dergleichen werden, was ja absurd ist, weil erstens kann es gut auch sein, dass die Kinder das eh schon sind, weil sie halt, ne, auch Kinder sind, kommen ja nicht alle hetero und cis auf die Welt. Und dass das in diesen, wieder in diesen Kontext gebracht wird, was ja sowieso schon ganz lange mit mehr Homosexualität versucht wird, das immer als Pädophilie und dergleichen darzustellen, ne? Also auch dann dieses klassische, denkt ja niemand an die Kinder. Und wo du aber weißt, okay, die denken wirklich nicht an die Kinder, weil sie Kindern grundlegende Informationen über unsere Welt und über wie Menschen einfach sind in ihrer Vielfalt vorenthalten wollen. Ne? Ja, genau. Und ja, insofern super, also dieses Bedrohungsszenario, das ist ja, finde ich, ein ganz alter Mechanismus. Total, und ja, ja. Immer wieder müssen eben auch Homosexuelle quasi herhalten. Es schwappt ja immer wieder mal so rein und ich denke, also es ist schon wichtig, dran zu bleiben und eben dem immer was entgegenzusetzen. Oder immer, ist schon wichtig, dass immer Leute irgendwas tun, also für die Akzeptanz. Also genau. Ja, es ist leider kein Selbstläufer, im Gegenteil. Aber nochmal kurz zum zweiten Band. Du hast ja schon gesagt, ne, du sammelst dann auch die Geschichten und da würde mich erstmal dieser Prozess interessieren. Wie läuft denn das ab? Rufst du da irgendwie auf? Sollen denn Leute ihre Sachen einreichen? Machst du das im Bekanntenkreis oder wie läuft das? Und vor allem, was ich mir so schwer vorstelle, wie wählst du denn auch die aus, die dann wirklich final ins Buch kommen? Also ich glaube, bei all den tollen Geschichten, die man da wahrscheinlich zu hören bekommt, ist es dann echt sau schwer, sich da auch festzulegen, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Oder also ich muss von Anfang an dazu sagen, es waren nicht immer nur tolle oder auch schöne Geschichten natürlich, sondern da sind auch wirklich, finde ich, Sachen dabei gewesen, die echt davon zeugen, dass Leute auch da Schicksalsschläge einfach erfahren haben oder erlebt haben oder ziemlich viele unangenehme Dinge. Und das ist, finde ich, auch was, was die Arbeit schon ausmacht, dass da dass es schon so ein bisschen zeigt, dass zum Beispiel das Thema Coming Out oder sich outen vor anderen Personen immer noch mit ganz viel negativen Sanktionen, sag ich mal, gesellschaftlich verknüpft sein kann und dass es für viele immer noch total schwierig sein kann. Also das mal so vorneweg. Zu den Geschichten selbst, also für den ersten Band war es relativ einfach, weil ich da tatsächlich angefangen habe, im Bekanntenkreis rumzufragen und dann schon mal die ersten Geschichten beisammen hatte. Und dann gab es ein paar Pressemitteilungen und dann haben sich viele, viele Personen gemeldet, die da mitmachen wollten. Und ich habe da versucht, eben möglichst eine große Vielfalt schon mal erstmal darzustellen und aus möglichst vielen verschiedenen Themenbereichen etwas auszuwählen. Und dann war eigentlich das erste Buch schon voll. Also genau. Und beim zweiten Band war es tatsächlich so, also mir hatten dann schon auch Themen gefehlt, bestimmte Dinge. Also beispielsweise das Thema Non-Binarität oder fluide Identität oder auch Personen mit Migrationshintergrund darzustellen oder People of Color und so. Und da muss ich aber sagen, also dann habe ich dann auch aktiv versucht, Personenkreise oder Personengruppen anzusprechen und das war unheimlich schwierig, da für manche Themen jemanden zu finden. Also ich habe dann Vereine angeschrieben, ich habe da ganz viele verschiedene Wege versucht und für manche Themenbereiche, da ließ sich einfach niemand finden, leider. Und deswegen sind eben zum Teil Personengruppen immer noch unterrepräsentiert. Also zum Beispiel, ich wollte auch unheimlich gern mal eine Geschichte machen zu einem transgender-jugendlichen Person. und hatte dann Vereine angeschrieben und so, aber da gab es eben leider keine Resonanz. Genau. Und also deswegen, ich glaube, in den Büchern ist schon so eine gewisse Verzerrung drin, dass eben nur solche Themen auch ich darstellen konnte, die schon so eine relative gesellschaftliche Akzeptanz auch momentan erfahren. Und Personengruppen, die noch vulnerabler sind oder gefährdeter auch, die fühlen sich dann vielleicht trotzdem in so einer Öffentlichkeit oder in so einer Sichtbarkeit immer noch eher unwohl, leider. Das war so meine These, aber ob es stimmt. Wobei man es ja theoretisch auch so ein bisschen anonymisieren kann, ne? Also die Menschen könnten ja auch mit einem anderen Namen oder, ne, dass du das Aussehen ein bisschen veränderst, das kann man ja auch anpassen. Aber klar, trotzdem hat man wahrscheinlich dann immer Angst, entdeckt zu werden, wenn man noch nicht bereit ist, diese Geschichte mit sehr viel mehr Menschen zu teilen, als jetzt vielleicht mit dem nächsten Umfeld. Ja, also ich hatte neulich selbst mal so ein Erlebnis, und zwar hatte ein Fernsehsender angefragt für ein Porträt, also Künstlerinnenporträt von meiner Person. Ja. Und die wollten das dann so gerne verknüpfen, eben natürlich auch die Comics darstellen, aber dann auch verknüpfen mit meinem eigenen Coming-out und da so eine Story draus machen. Und dann habe ich innerlich gleich gedacht und auch äußerlich, nee, lieber nicht. Also, weil da ist für mich echt eine Grenze auch erreicht. Und also das Coming-out von einer Person ist ja schon auch ganz oft mit negativen Erfahrungen einfach verknüpft. Absolut. Deswegen denke ich, ist es auch so ein Punkt, wo viele Menschen eine Scheu haben, darüber was zu erzählen, weil gleichzeitig hieße das ja, meistens passieren ja auch Erfahrungen so mit dem näheren Umfeld, also Verwandtschaft, Eltern, engste Freunde oder so, die eben nicht immer angenehm sind. Und ja, darüber sprechen hieße ja gleichzeitig irgendwie über die sprechen und die zu kritisieren. Also das ist ja ein ganz heikles Feld. Und ja, davon abgesehen können sich ja auch Verhältnisse dann wieder ändern über die Jahre hinweg und so. Also ich finde es immer noch nach wie vor total schwierig, das Thema. Und ich finde nach wie vor, es sollte jeder Person eben selbst überlassen bleiben, ob sie diesen Schritt macht oder nicht, ne? Absolut. Ja. Also genau, einerseits selber entscheiden können. Ich meine, vor allem zu verstehen, also gerade auch für diejenigen, die keine Coming-outs brauchen, warum das so ist. Und dann eben zu respektieren, dass es eben immer nicht möglich ist, das zu tun und ja, sich in der eigenen Identität so zu präsentieren, wie man es vielleicht gerne möchte. Aber dadurch, dass wir eben immer noch diese diskriminierenden Machtstrukturen haben, gerade bezüglich queerer Identitäten in all ihren Facetten, und du hast es schon angesprochen, manche Gruppen dann noch mal krasser betroffen sind als andere, eben ist es absolut wichtig, das auch weiterhin zu respektieren. Also, und du, ja, ich weiß nicht, was, wenn du das schon angespielt hast, also wir sehen ja auch gesellschaftliche Entwicklungen, wo wir merken, ja, das, was was wir da an Sichtbarkeit mittlerweile haben, das ist leider auch dann schon oft wieder Ziel von unzähligen Angriffen, ne? Also gerade Trans- und Interpersonen, glaube ich, sind aktuell da mit am meisten betroffen, auch in Deutschland, aber auch weltweit tatsächlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dann denken, in den USA, wo ja versucht wird, alle Menschen auf das Geburtsgeschlecht festzulegen und damit Transpersonen im wahrsten Sinne des Wortes auszuradieren. So, ne? Ja. Also das sind ja Vorstöße, die würde eine AfD hier wahrscheinlich genauso mit auf den Plan bringen, wenn sie denn an der Macht wäre. Also da muss man sich leider auch mit dieser Realität einfach auseinandersetzen, glaube ich. Ja, genau. Und was mir aber auch aufgefallen ist, beziehungsweise was ja auch Teil von dem zweiten Band jetzt ist, ist ja zum Beispiel, dass es auch Geschichten von bisexuellen Menschen gibt. Und das ist ja auch nochmal so ein Fall, wo selbst innerhalb der queeren Community Bisexualität oft auch vergessen wird. Also ich muss mich immer dran erinnern, ich war mal bei einer Comedy-Show von der großartigen Margaret Cho, die sich auch als bi definiert, also zumindest damals, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war es so. Und sie hatte damals so schön gesagt, dass B im LGBTQ ist oft ein stummes B. Ja. Also, ne, das ist aufgrund dessen, dass es da auch viele Vorurteile gibt, eben auch selbst in der Community, wo man eigentlich dazugehören sollte, nicht unbedingt immer so die Akzeptanz da ist. War das dann auch eine bewusste Entscheidung da, das mit sichtbarer zu machen, da auch nochmal diese Geschichten mit aufzugreifen? Oder war das vielleicht auch dann ein Feedback gewesen zum ersten Band, dass das so ein bisschen gefehlt hatte? Ja, mir hatte das selbst auch gefehlt, oder ich fand schon, dass das auf jeden Fall da noch mit rein muss, weil es ja tatsächlich, wie du schon sagst, eben gehört ja total dazu und finde ich, darf nicht vergessen werden. Und in dem ersten Band sind ja da fast keine Geschichten drin, deswegen wollte ich da eben nochmal einen Schwerpunkt auf jeden Fall setzen. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und naja, jetzt haben wir es ja eh schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen nochmal da ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Also beim ersten Interview hatten wir auch kurz aufgegriffen, dass du oder deine Arbeit angegriffen wirst aus, sag ich mal, dieser Ecke namens Demo für alle. Also für die, die es nicht wissen, was das ist. Das ist ein Protestformat, was es jetzt wirklich immer noch gibt, was damals auch gerade aufgrund der schon angesprochenen Bildungspläne auch sehr stark sich etabliert hat. Und dieses für alle ist aber, entspricht nicht der Wahrheit. Eigentlich müsste es wahrheitsgemäß Demo für weiße, heterosexuelle Kleinfamilien, die alle cis sind, heißen. Weil dann wäre es wirklich das, was sie tun. Also das ist eben auch einfach so ein Protestformat, wo insbesondere man über diese Schiene versucht, wir sind alle Eltern und wir haben Angst darum, dass unsere Kinder, wenn sie mit sexueller Vielfalt konfrontiert werden oder überhaupt darauf aufgeklärt werden, eben diese besagte Frühsexualisierung erfahren. Kommt da immer noch viel oder wie ist das eigentlich, was du so an, also ich meine, klar, du kriegst sehr viel positives Feedback, hoffe ich immer noch. Also ich meine, die Sachen, die sich ergeben haben seit dem ersten Band, zeigen das ja eigentlich sehr deutlich, aber über diese negativen Seiten muss man ja leider, glaube ich, auch einfach sprechen oder klar benennen, was da passiert. Was kriegst du denn da so ab oder hast du damit immer noch so zu tun? Ja, also direkt redet ja von denen keiner mit mir. Das darf ich nicht so. Was ich fast ein bisschen bedauere, weil dann könnte man sich auseinandersetzen. Was schon passiert, also es gibt tatsächlich Anfeindungen auf einer ganz anderen Ebene. Also es gibt tatsächlich Menschen, die versuchen, das Buch aus dem Verkehr zu ziehen. Also indem sie Vertriebswege versperren, indem sie Leute telefonisch unter Druck setzen, das Buch aus dem Angebot zu nehmen. Also solche Sachen sind jetzt schon mehrfach passiert. Zum Beispiel 2016 echt über einen tatsächlich richtig langen Zeitraum, sodass das erste Buch bestimmt ein Dreivierteljahr überhaupt nicht zu bekommen war. Und ich habe das dann einfach zufällig erfahren, weil ich da in Hannover zu einer Comiclesung eingeladen war von einem Comicbuchladen und die meinten dann eben, ja, es war super schwierig, das Buch überhaupt zu bekommen, jetzt endlich haben wir das mal und so. Yeah. Und dann erst habe ich davon erfahren, ne, dass da einfach Vertriebswege gesperrt wurden. Das hat mich natürlich unheimlich aufgeregt und jetzt ist wieder sowas Ähnliches passiert und das heißt natürlich immer auch Zeit, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss jetzt irgendwie wieder aktiv werden, andere Lösungen finden und das ist das, was mich auch ein bisschen nervt daran, wie viel Energie das solche Dinge dann auch kosten oder also in der Zeit hätte man schon längst wieder auch was noch Schöneres machen können. Und, absolut. Genau. Ja. Und versuche aber jetzt so eine Lösung zu finden, dass ich einfach das auch mal abschließen kann, andere Vertriebswege einfach zu finden und dass da auch dann mal Ruhe ist. Genau. Also da fallen dann auch Begriffe, die Verschwulung der Gesellschaft wird verursacht durch diese Bücher. Lesben zersetzen die Gesellschaft, also solche Dinge kursieren dann da über diese doch total harmlosen, knuffigen Cartoons. Also wenn es nicht traurig wäre, ich fände es echt auch absurd komisch. Also es sind Comics, hallo. Also ich... Ja, da merkst du halt so, es ist einfach, also ne, da kommen wir wieder zu dem Thema Coming Out. Es ist einfach immer noch radikal in dieser Gesellschaft, einfach als queere Person sichtbar das eigene Leben zu leben. So. Mhm. Wenn das nicht so radikal wäre, wenn es einfach normal wäre, dann hätten wir all diese anderen Probleme halt auch gar nicht, ne? Mhm. Oh, aber das ist krass, das tut mir echt leid. Also wenn man dich da irgendwie unterstützen kann, dann sagst du auf jeden Fall Bescheid, ne? Also haben da irgendwelche Medien irgendwie drüber berichtet oder hast du das gar nicht so mit denen besprochen? Also ich muss ehrlich sagen, bei dem ersten Mal, als es passiert ist, haben wir versucht, einen Kompromiss zu finden und da ich eben auch eine Person bin, die sehr, tja, wie soll ich sagen, ich versuche eben doch meine Emotionen da rauszuhalten und zu trennen und dann eher nach einer Lösung zu finden und habe mich auf diesen Kompromiss eingelassen. Das war vielleicht ein Fehler, weil, wie soll ich sagen, also ich finde, bestimmte Dinge gehen einfach nicht. Das grenzt ja schon an Zensur und also jetzt bin ich quasi da schon ein bisschen anders drauf und spreche das aber hier und jetzt schon zum ersten Mal aus, sozusagen in der Öffentlichkeit. Okay, ja, also umso mehr unterstützt dieses großartige Projekt, ne, kann ich nur allen wirklich sagen und ans Herz legen. Also da ist es jetzt auch Teil des Widerstands, einfach das dann zu tun. Ja, aber vielleicht auch nochmal so allgemein, wie beurteilst du denn oder wie siehst du denn so allgemein die Entwicklung auch gerade für LGBTQI in Deutschland, vielleicht auch seit so der erste Band rausgekommen ist. Also ich musste da jetzt eben auch dran denken, weil einerseits haben wir mittlerweile die Ehe für alle. Ne? Es ging ja dann plötzlich so schnell, das hätte man irgendwie nie gedacht. Zack, irgendwie war sie da gefühlt, nachdem das so lange dauerte. Und gleichzeitig ist es aber auch noch nicht so lange her, dass zum Beispiel die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU sich abfällig über Regenbogenfamilien geäußert hat und dass man ja irgendwie erstmal untersuchen müsse, welche Auswirkungen das denn eigentlich hat, wenn Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel eben aufwachsen, obwohl es erstens diese Langzeitstudien schon gibt und die klar sagen, ja, ist alles super. Ist halt auch ne, in der Regel nicht anders als bei anderen Familien auch. Und davon abgesehen, bei heterosexuellen Familien wird nicht nach diesen Studien gefordert, obwohl man da auch genug Belege hätte, dass nicht immer alle Kinder gut behütet aufwachsen und geliebt werden. Und dass sie eben damit auch wieder unterstellt hat, dass eben ja so ein Familienumfeld Kindern angeblich schaden würde. Also auch wieder dieses Narrativ bedient von wer denkt denn hier, denkt denn niemand an die Kinder und das Ganze, ne? Also was hältst du davon oder wie, was macht das mit dir, wenn du sowas dann mitbekommst? Ja, also ich fand es unglaublich frech einfach. Also inhaltlich war es ja völlig, finde ich, falsch. Und wie du schon sagst, die Studien gibt es ja längst, die wurden einfach ignoriert. Ich finde es ziemlich frech für eine Person in so einer Position vor allem. Ne? Also ich stelle mir dann einfach die Kinder vor, die am nächsten Tag in die Schule gehen, die Kinder von Regenbogeneltern und sich dann auch total blöd fühlen müssen. Oder ich denke, genau das ist eben, wenn Menschen in solchen Positionen solche Äußerungen machen, ist ja der Nährboden dann für Hass oder für Übergriffe oder für Beleidigungen. Also ich weiß nicht, inwieweit sowas gewollt ist, aber ich finde, man ist ja da in der Verantwortung oder die Frau ist ja in der Verantwortung, sowas mitzudenken. Ich finde es einfach ziemlich frech und ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob das so ein Ablenkungsmanöver war. Weil eine Woche vorher ging es ja um die neuesten innerfamilialen Gewaltzahlen und die kamen ja eher von der SPD, also Familienministerium und da kam ja in Wirklichkeit ist es ja so, dass eben einer der gefährlichsten Orte ist ja die heterosexuelle Kleinfamilie. Vielleicht war es einfach irgendwie so eine Taktik von der CDU, da einfach schnell mal was dagegen zu schießen, dass man darüber eigentlich gar nicht spricht, weil, also was mich schon gewundert hat, es waren unglaubliche Zahlen, es waren ja ganz erschreckende Zahlen und es war so schnell wieder einfach weg vom medialen Interesse, Ja, genau. Also da hat man so gemerkt, okay, da gab es dann so eine schon mehr Berichterstattung, finde ich, als sonst. Auch gerade so zum 25.11., was ja der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist. Aber trotzdem merkt man dann, okay, das Thema ist dann sozusagen in Anführungszeichen durchgekaut für die meisten Medien und dann geht man wieder zum nächsten über, wo wir, die irgendwie tagtäglich dagegen arbeiten oder dafür sorgen wollen, dass diese Gewalt überhaupt gar nicht erst passiert, natürlich da jetzt nicht auf einmal aufhören, sondern im Gegensatz weitermachen und das aber natürlich auch nervig ist, wenn man dann sieht, so, dass viele dann doch sehr überrascht tun oder so, ah, krass, ist das wirklich so? Und du denkst so, ja, das ist schon lange Realität. Das ist jetzt nicht erst so, nur weil ein großes Medium dazu mal mehr recherchiert hat als vorher. Also es ist auch, ich finde es immer so zweischneidig, ne? So sich einerseits darüber zu freuen, dass es mehr in den Medien auftaucht, aber auch wenn du dann siehst, dass mitunter so dargestellt wird als, ja, da redet irgendwie sonst niemand drüber, wir machen das jetzt. Und das ist so, Moment, also FeministInnen reden da ganz viel darüber, mitunter die ganze Zeit. Ja. Also das ist, glaube ich, ein gefährliches Bild. Und wie du halt sagst, also das weltweit größte Gesundheitsrisiko für Frauen und Kinder sind eben in erster Linie solche gewaltvollen Familienbeziehungen. Mhm. Und gerade wenn Kinder das vorgelebt bekommen, ne, mit dem Trauma und aber auch, dass sie vermittelt bekommen, dieses Verhalten ist okay, und dann vielleicht das auch selber irgendwie annehmen dadurch, das wird da kaum thematisiert. Also insofern, ja, wer weiß, vielleicht gehörte das auch zu der Strategie bei dieser Aussage dann eben dazu über Regenbogenfamilien. Und gleichzeitig war es aber auch wieder dieses also in demselben Interview hatte Anja Karliczek auch sowas gesagt, wie in die Richtung, das mit der Ehe für alle, das ging ja alles irgendwie dann zu schnell und so nach dem Motto, es hätte dann einen anderen Prozess gebraucht. Das war jetzt so nach dem Motto, das wurde jetzt allen irgendwie übergestülpt. Mhm. Dabei war so klar, nee, die Forderung gab es schon ganz lange. Mhm. Wir hätten das alles auch schon mal viel früher irgendwie haben können, aber es wurde eben auch ganz lange gerade von rechtskonservativer Seite halt blockiert. Also das ist immer so impliziert, da wurde den Heteros, sag ich jetzt mal, irgendwie auch zu viel zugemutet. Oh, und das, also das macht mich auch immer so fertig, weil ich so denke, was ist das denn für eine Haltung gegenüber auch Menschen? Und ich weiß es nicht. Also wie begegnet dir das auch? Also was denkst du da? Muss ich mal überlegen. Also ich meine, was ich oft höre, ist dieses Totschlagargument. Wir haben doch schon so viel erreicht oder ihr habt doch schon so viel erreicht. Mhm. Was braucht ihr eigentlich noch? Also das ist jetzt zum Beispiel, was mich so ein bisschen nervt auch, weil natürlich geht es rechtlich voran, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also da ist ja tatsächlich einiges geschehen, so auf rechtlicher Ebene. Ne? Ja. Also zum Beispiel Thema dritte Option, die ja auf jeden Fall jetzt in irgendeiner Form kommen muss. Ja, dann Ehe für alle, das hast du schon genannt. Ich habe dann auch noch notiert mir, dass eben im Asylrecht auch für LGBTIQ wirklich Verbesserungen passiert sind rechtlich. Also es wurde auf jeden Fall ins Asylrecht mit aufgenommen. Und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt. Es gibt ja immer wieder so Entscheide, wo der Person unterstellt wird, sie ist nicht homosexuell genug. Das ist jetzt schon öfter mal passiert in anderen Ländern, also noch nicht in Deutschland, aber in Ungarn und Österreich. Und dann wird dann manchmal ein psychologischer Test irgendwie gefordert. Und das wurde jetzt auch auf europäischer Ebene verboten. Also da, finde ich, sind schon mehr Rechte entstanden für Personen, die das, also wo es auch wirklich nötig ist, gerade jetzt im Asylbereich beispielsweise. Aber auf so einer, kleiner, sage ich mal, operativen Ebene, also da, wo Menschen miteinander umgehen oder wo einzelne Personen Entscheidungen treffen können, ne, da ist, finde ich, immer noch, sind eben immer noch totale Benachteiligungen vorhanden und auch Ausgrenzungen und Diskriminierungen und so weiter. Also deswegen, also ich finde, wir sind noch lange nicht am Ende und es ist eher so, dass die Grenzen des Sagbaren, das haben wir jetzt auch schon oft gehört, haben sich ja auch total verschoben in Richtung rechts. Und wir brauchen eben ganz viel Arbeit und Stimmen, die dann dieses Fenster auch wieder nach links verschieben, sozusagen. Ne? Ja. Und ja, das, man kann eben da nicht aufhören. Absolut. Und eben, also ne, die Tatsache, dass ein Gesetz existiert, ist dann super, aber das reicht halt noch nicht aus, um auch gesellschaftlich in den Köpfen der Menschen, sage ich jetzt mal, dafür zu sorgen, dass sie eben ja zum Beispiel keine Vorurteile mehr gegen Homosexuellen, Bisexuellen und Transpersonen irgendwie haben. Also da braucht es einfach sehr viel mehr und dann eben natürlich, deswegen ist ja dein Projekt, finde ich, da auch so wertvoll, auch einfach so einen aufklärerischen, ja, so einen empathischen Ansatz auch, der sich in erster Linie wieder darauf konzentriert, Menschen zu Menschen zu machen und nicht das Menschliche abzusprechen, sondern so einfach in so Gruppenbilder, sage ich jetzt mal, zu stopfen, wo es natürlich leichter ist, das dann auch zu attackieren, ne? Ja. Ja, oder ganz konkret, ich habe ja zum Beispiel auch jetzt so ein paar Geschichten über Geflüchtete in dem Band mit aufgenommen. Ja. Und da ist ja eine Geschichte dabei auch von einer lesbischen Familie aus der Ukraine. Und auch da war es eben so, dass die nach Deutschland gekommen sind, nach Nürnberg und den ersten Asylantrag gestellt haben. Und das wurde abgelehnt mit der Begründung, naja, ihr müsst ja nicht so leben, ihr könnt ja in verschiedenen Wohnungen irgendwie euch aufhalten und müsst es ja nach außen nicht so zeigen. Und das ist total illegal. Also es ist total gegen das Recht, was Menschen haben. Und dann aber, finde ich, geht es ja los, dass du erstmal das ja verstehen musst, auch noch in einer anderen Sprache. Du brauchst dann irgendwie eine Anwältin oder einen Anwalt, um das irgendwie anzufechten. Also du brauchst total die Nerven und das Durchhaltevermögen auch, bis da mal dann irgendwie eine Möglichkeit ist, das anzufechten oder dann einen anderen Entscheid dann herbeizuführen. Ne? Und das meine ich eben auch. Einerseits gibt's, oder wie du auch schon sagst, einerseits gibt's die Gesetze und Rechte, aber wie das dann eben auf einer zwischenmenschlichen Ebene alles ausgelebt wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Und da auch da, finde ich, müssen wir alle aufpassen, dass diese Rechte einfach gewahrt bleiben. Genau. Absolut. Und was ich auch noch sagen wollte, also was mich halt auch an der öffentlichen Debatte darum so nervt, ist, dass es dann, also ich sehe das vor allem gerade in Bezug auf, wenn über Trans- und Interpersonen aktuell gesprochen wird, dass das so getan wird, als wäre das so wie so ein neuer Trend irgendwie. So nach dem Motto, ach, guck an, plötzlich gibt's das irgendwie. Und da wird einfach völlig vergessen oder auch bewusst verzerrt dargestellt, dass es schon mal ganz viel Wissen um diese Geschlechtsidentitäten gab. Nämlich gerade auch in Deutschland dank Magnus Hirschfeld und der Forschung, die es da gab und das einfach durch die Nazis ausgelöscht wurde. Also diese und auch wir auch wissen aus anderen Kulturen, da gibt's schon immer nicht-binäre Personen. Und die werden einfach, ne, die haben dann vielleicht einen eigenen Begriff sogar. Also ich weiß das zum Beispiel aus, in Hawaii ist das ganz ganz normal, gehört irgendwie dazu. Und dass wir hier in unserer weißchristlichen Kultur im sogenannten progressiven Westen da einfach auch ganz viel kaputt gemacht haben. Und das ist, also da merkst du einfach, warum das auch so wichtig ist, eben genau diese Geschichten zu erzählen, immer wieder dafür zu sorgen, nein, diese Menschen existieren, wir sind da und wir waren halt auch schon immer da. Also das auch klar zu machen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Was mich ja auch noch sehr beschäftigt, haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, aber wenn wir jetzt sozusagen schon dabei sind, also es ist ja jetzt so ein bisschen der unausweichliche Punkt, worüber wir auch nochmal sprechen müssen. Die AfD, wenn man sich die anschaut, da gibt es ja sogar Gruppen oder mehrere Gruppen mittlerweile, ich glaube, es war mal eine und jetzt hat sich das nochmal aufgeteilt, wo es tatsächlich auch, ja, wo Homosexuelle in der AfD erstmal überhaupt Mitglieder sind. Und dann sich darin auch organisieren. Mit einer Alice Weidel haben wir ja auch gerade eine lesbische Frau auch in einer in einer Partnerschaft und auch mit Kindern zusammen. Die ist dann sogar die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion und Oppositionsführerin. Wie denkst du darüber? Also für viele ist das ja erstmal so ein Widerspruch und die können das irgendwie nicht, also ne, das ist irgendwie nicht nachvollziehbar, weil gerade auch aus dieser Partei von nicht, ja, von anderen Leuten oft dann auch gerade extrem homofeindliche, transfeindliche Aussagen kommen. Dass auch zum Beispiel, weiß nicht, ich glaube, es war in Thüringen, wo es auch schon mal Anfragen gab, mal zu sammeln und so Listen zu führen, ne, wer in unserem Bundesland ist denn eigentlich trans, homo, bi und so weiter. Ja, wie beurteilst du das und vor allem, was macht das mit dir, wenn du dann das siehst und diese Menschen vorgeben, auch gerade für alle anderen queeren Menschen irgendwie zu sprechen? Also ja, mir fehlen da irgendwie die Worte, weil ich kann das ganz schwer nachvollziehen, also weder emotional, kognitiv. Ich kann mir das nur wie so eine Art Spaltung der Persönlichkeit vorstellen, die da passiert. Und also eine Spaltung zwischen dem innersten Wesen und dem, was nach außen getragen wird. Also anders kann ich mir das nicht erklären, wie man gleichzeitig eben quasi Angehörige einer Minderheit ist, die ja quasi in dem Land trotzdem immer noch benachteiligt wird und zum Teil diskriminiert und gleichzeitig in einer Partei oder Werte vertritt, die genau das machen. Also das ist mir völlig unbegreiflich. Aber ich finde, das zeigt auch nur, das ganze Ding ist ja total unlogisch in sich. Also diese ganze politische Ausformung jetzt dieser Partei, da sind ja so viele Widersprüche vorhanden und das ist eben nur einer von vielen Widersprüchen. Und das zeigt ja auch, auf einer Logik basiert das ja alles nicht oder auf einem Vernunftsystem, sondern das basiert ja alles auf irrationalen Vorgängen, auf Ängsten, auf Spaltungen. Also Spaltung ist ja sowieso da ein großes Thema. Es werden ja ganze Bevölkerungsanteile im Prinzip gespalten, so in ihren Meinungen oder so, ne? Nur durch diese Partei auch. Mhm. Und also das ist doch alles völlig crazy eigentlich. Ist definitiv. Und da siehst du halt auch einfach gut, wie das funktioniert, wenn eben gerade auch Minderheiten in ihren Rechten und Bedürfnissen gegeneinander ausgespielt werden sollen. Und ja, dass dann natürlich auch Leute, die selbst Angehörige dieser Gruppen sind, die da dann mitmachen, weil sie sich irgendwie erhoffen, ein Stück vom Machtkuchen irgendwie abzubekommen, wenn sie dieses Spiel auch mitspielen. Also ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Ne? Also gerade bei einer Alice Weidel, glaube ich, da sehe ich sie ganz klar als Komplizin. Also das muss man dann auch benennen und dass sie ja zum Beispiel auch bewusst, gerade auch als Frau nach vorne in die erste Reihe so gestellt wird, um den Anschein zu erwecken, nein, wir sind hier moderner und was die über uns erzählen jetzt mit der Nazi-Rhetorik und so, das stimmt alles überhaupt nicht, weil man Frauen das nicht zutraut. Also da wird dann auch bewusst drauf gesetzt, dieser wohlwollende Sexismus, ne, gegenüber Frauen, wo man ihnen nicht bestimmte Sachen nicht zutraut, dass das dann da auch mit ausgenutzt wird. Mhm. Aber und ja, dass sie eben, also ich fand ganz spannend, ich habe mal ein Interview mit ihr gesehen, ich gucke eher selten solche Interviews aus Gründen, um meinen Blutdruck zu schonen. Aber es gab ein sehr gutes mit dem Journalisten Philipp Menn, der hat sie einfach sehr gut auseinandergenommen. Also der hat einfach immer wieder hinterfragt, was sie so gesagt hat. Und da wurde einfach sehr schnell klar, okay, das hat eben genau keine Logik. Keine Substanz. Und hatte sie eben zum Beispiel auch befragt zur Ehe für alle, weil die lehnt sie ja immer noch ab, ne? Obwohl sie eigentlich genau in so einer Beziehung auch ist und das für sie ja wahrscheinlich auch Vorteile hätte, wenn sie jetzt zum Beispiel heiraten würde und dass sie das eben zur Privatsache macht. Und das ist, glaube ich, auch, was man immer da so herausarbeiten muss, ne? Also dass genau das, was einerseits verteidigt werden soll gegen, in Anführungszeichen, die Geflüchteten, ne? Nämlich, dass queere Menschen mehr Rechte haben, Sichtbarkeit möglich ist und dergleichen, dass sie gleichzeitig aber dafür sorgen, dass das wieder verschwindet. Also einerseits soll es verteidigt werden, andererseits tragen sie nichts dazu bei, dass es überhaupt besser wird und sogar eher wieder, sag ich mal, die Oder auch zurückgedreht wird, was das angeht. Und also ich finde diesen Widerspruch, den muss man immer ganz klar herausarbeiten, weil das eben auch eine bewusste Strategie ist und wo man, glaube ich, sehr gut auch sieht, wie da so diese unheilvolle Mischung von Sexismus, Rassismus und eben auch Queerfeindlichkeit, so wenn das so zusammenkommt, wie das dann eben aussieht. Ja. Ja, aber insofern ist es dann eben umso wichtiger, dass es so schöne Projekte wie deins gibt, die da sozusagen ihren Teil zu beitragen. Wie ist denn das eigentlich? Das wollte ich vorhin schon fragen, als du von den Übersetzungen gesprochen hast. Kriegst du jetzt dann chinesische Fanpost oder wie ist das Leider dann nicht. mittlerweile? Nicht? Ach, Nee, schade. bisher, also eben weil das über so eine andere Person lief, die das veröffentlicht hat, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig klar ist, wer dann die Autorin, also dort so klar Ach ist, wer die so. Autorin von den Comics ist und so. Ja. Aber das macht nichts, das passt schon. Also vielleicht gibt es noch mal einen anderen Weg, dahin zu kommen, weil ich habe jetzt auch so eine Kooperation mit, also hier Stadt Erlangen, das ist ja gleich Nachbarstadt von wo ich wohne. Und die haben viele Partnerstädte und auch eine in China. Und vielleicht gibt es da auch noch mal so eine Verbreitung dann der Comics, weil wir machen zum Beispiel auch ein Projekt nächstes Jahr in Nicaragua, was ich total cool finde. Oh, Da super, werden ja. eben die Comics auch hin verfrachtet mit einer Ausstellung und einem kleinen Heft, was extra dafür produziert wird und so. Und ja, vielleicht gibt es da in China auch noch mal Möglichkeiten. Genau, Fantastisch, und das klingt echt richtig mein toll. nächster Ausbreitungsterritorium wird Russland sein. Da bin ich selbst auch schon mal Ja. gespannt. Also da gibt es jetzt auch schon die ersten Kontakte und Ideen, das so zu verbreiten. Und ja, also mir gefällt es auch Und irgendwie, das. ehrlich gesagt, so störrisch mit ein paar Comics irgendwie einfach auch in so Länder einzudringen. Total. Und also, aber das ist dann auch möglich. Also, weil in Russland gibt es ja eben wirklich diese gesetzliche Regelung, dass im Grunde alles, was an Aufklärung diesbesüglich passiert, als Propaganda auch verstanden wird. Kann man das dann echt umgehen oder probiert es jetzt einfach erstmal? Genau, ich bin selbst gespannt, wie wir das machen wollen. Also auf jeden Fall keine Spuren hinterlassen, stelle ich mir vor, irgendwie. Genau, also das muss man sehen in der Praxis. Ja, drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Also, Ja, danke. wenn es da auch nur einer Person durch das Comic irgendwie klar wird, so, hey, ich bin nicht alleine und dann gibt es noch ganz viele andere Menschen da draußen und das wäre doch großartig. Und ja, da ist ja auch, wissen wir ja auch, ne, dass gerade die Leute, die irgendwie zum Beispiel in Russland so Pride Parades und sowas organisieren, die dann auch immer meistens sowieso ja dann direkt verboten sind und dann auch die Leute, die da irgendwie im aktivistischen Bereich unterwegs sind, dann natürlich auch eingesperrt werden. Ja. Ja, genau. Oder ich war ja auch in der Ukraine dieses Jahr, auch mit den Comics und arbeite da so mit ein paar NGOs eben zusammen. Und da zum Beispiel ist es ja auch so, dass eben der Schutz der Polizei ist beispielsweise ein ganz anderer als bei uns. Also die guckt da halt schon gern mal weg, ne? Wenn irgendwie die Flaschen fliegen oder da gewaltsame Übergriffe passieren bei den CSDs oder bei anderen Veranstaltungen. Ja. Und da habe ich das auch schon mal erfahren, das fühlt sich natürlich schon mal ganz anders an, wenn ich da noch mal eine ganz andere Gefahr eigentlich, also richtig auch eine körperliche Gefahr, einer Gefahr Absolut. ausgesetzt bin. Also da Ja. finde ich, fühle ich mich eigentlich hier schon relativ sicher im Vergleich. Ja, klar. Also schlimmer geht's, glaube ich, immer. Das sollte uns ja aber natürlich nicht davon abhalten, sowieso hier weiter dafür zu sorgen, dass es besser wird. Und gerade auch im Angesicht dessen, ja, wenn wir eben so eine Partei wie die AfD mittlerweile auch im Bundestag haben. Aber vielleicht kommen wir noch mal zu was Schönerem. Mich würde nämlich auch noch mal interessieren, was so deine Einschätzung ist, auch noch mal konkret bezogen auf die Comic-Szene. Hast du das Gefühl, die wird auch vielleicht ein bisschen queerer mittlerweile? Ich meine, das Projekt ist ja auch unter anderem entstanden, weil du selber das Gefühl hattest, so, oh, da gibt's noch nicht genug. Wie sieht denn das da so Ja. aus? Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass es insgesamt diverser wird, also dass es mehr Leute gibt oder die auch mehr so aus dem Verborgenen herauskommen. Also ich glaube, es gab schon immer irgendwie queere ComiczeichnerInnen, Ja. auch im deutschsprachigen Raum. Aber ich habe viele auch noch gar nicht gekannt und jetzt langsam verändert sich das ein bisschen. Also wir haben, dieses Jahr war ja wieder der große Comic-Salon in Erlangen. Also das ist ja die größte Comic-Messe in Deutschland. Alle 2 Jahre findet die statt. Und Ich habe da versucht, auch mal das Thema noch mal stärker zu etablieren, weil ich eben auch fand, oder es war tatsächlich so, dass eben so queere Themen da eigentlich relativ überhaupt keine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren. Das wollte ich eben eigentlich auch mal ändern. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen, haben wir eben so eine Art queeres Podium erstmal auf die Beine gestellt, wo eben andere Comiczeichnerinnen auch noch sprechen konnten, ihre Arbeiten vorstellen konnten. Und ich habe so einen queeren Büchertisch gemacht. Das fand ich eben auch cool, weil also in Wirklichkeit gibt's total viele Sachen. Und da habe ich auch viele Leute kennengelernt, die tatsächlich Sachen machen, aber eben nicht so in die Sichtbarkeit kommen, was ich richtig schade finde. Und da möchte ich mich schon künftig auch noch ein bisschen engagieren, dass wir zum Beispiel mal eine queere Anthologie irgendwie ins Leben rufen. Oder dass eben auch gezeigt wird, dass es eigentlich echt ein Teil eigentlich der Comic-Kultur hier in Deutschland inzwischen. Genau. Ach, großartig. Ja. Das ist super. Also es ist auch toll, dass du da einfach dann auch noch solche Sachen zusätzlich machst. Das ist echt großartig. Und hast du da so aktuelle Lieblingsprojekte vielleicht auch oder auch KünstlerInnen, die du nochmal vielleicht allen ans Herz legen möchtest, die jetzt vielleicht noch nicht so im Comic-Thema drinstecken? Also ich gebe ja zu, ne, ich lese die immer gerne, aber ich bin gar nicht so hinterher. Also ich bin jetzt gar nicht so Comic-Nerd. Ja, es ist schon schwierig, am Ball zu bleiben, aber ich habe schon ein paar Lieblinge aktuell. Also ich habe zum Beispiel das Werk von Nikki Smith entdeckt. Sie ist Amerikanerin, lebt aber in Deutschland und produziert hauptsächlich für den amerikanischen Markt und auch so ein bisschen im Independent-Bereich. Die macht super schöne, queere, erotische und lustvolle Comics. Also über alle Themen hinweg. Da habe ich zum Beispiel ein Buch hier liegen. Das heißt, das ist irgendwie aus ihrer Serie Crossplay, Fandom and Feelings, also ein wunderschönes kleines Büchlein, ganz in Schwarz, Pink und Blau gehalten. Das zum Beispiel, also es steht auf meiner Leseliste nochmal extra und die hat auch ein paar Sachen online. Jetzt gemacht. Auch auf meiner. Genau. Ja, ich habe zum Beispiel Lena Dirschel entdeckt, die bisher printmäßig noch nichts publiziert hat, aber die hat eine total schöne Webcomic-Reihe über so Body-Positive-Cartoons. Und das finde ich auch total nett. Also die macht ganz oft, ich weiß nicht, ob es täglich ist, aber zumindest wöchentlich, ein super schönes Bild über Körperlichkeit, auch queere Körperlichkeit, nicht perfekte Körperlichkeit. Und das finde ich auch super schön beispielsweise. Also da können wir vielleicht einen Link irgendwie anhängen oder so. Ich weiß. Werden wir definitiv. Das klingt super. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich entdeckt von Maya Kobabe. Das ist eine Amerikanerin, irgendwie, glaube ich, lebt in San Francisco oder ähnliches. Und die beschäftigt sich schon ganz lange auch mit so genderqueeren Themen. Und hat jetzt zum Beispiel auch eine Autobiografie rausgegeben. Das finde ich klingt super spannend. Will ich mir auf jeden Fall holen, ist dann eben aber englischsprachig. Genau, da weiß ich nicht, ob es so ein Buch dann auch in eine deutsche Übersetzung schafft. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt alle kaufen, dann tragen wir zumindest unseren Teil dazu bei, oder? Genau. Das spielt ja schon auch immer noch eine Rolle. Comic für Autobiografie finde ich auch nochmal ein ganz, ganz großartiges Format tatsächlich. Gerne. Also ich glaube, das eignet sich nochmal richtig, richtig gut dafür, um das, ja, im wahrsten Sinne des Wortes anders zu visualisieren, was da so passiert ist. Ja, und Tilly Walden natürlich, ich weiß nicht, ob du von ihr gehört hast, die ist ja jetzt total im Kommen, auch eben in Europa, war eben erst auf Deutschland-Tour auch und sie hat eben jetzt auch eine Autobiografie rausgegeben mit 22 Jahren, so eine Coming-of-Age und Coming-out-Geschichte und die ist auch ganz berührend, cool. Also unheimlich toll gemacht, 400 Seiten stark. Wo es darum geht, wie sie als Jugendliche, also die war Eiskunstläuferin als Kind schon. Ah, okay. Ja, genau, und hat während also dieses Trainings oder dieses über Jahre hinweggehende Training auch entdeckt, dass sie lesbisch ist. Und genau, die LeserInnen können diesen ganzen Prozess des jugendlichen Werdens und alles, was damit zusammenhängt, des Coming-outs und so miterleben in dieser Graphic Memoir. Und das ist auch total toll. Das klingt super. Genau. unter dem deutschen Titel Pirouetten rausgekommen. Ah, okay, das gibt's dann also schon mal auf Deutsch, das ist Ja, schon mal genau. gut. Fantastisch, ja, vielen Dank für diese Empfehlung. Ich werde die wirklich auch alle verlinken nochmal in unserer, wie immer, sorgfältig geführten Linkliste natürlich und wahrscheinlich mir das ein oder andere Exemplar dann auch selber mal zu Gemüte führen. Was noch ganz toll ist, bevor wir dann zum Schluss kommen unserer aktuellen Folge. Es gibt ganze 4 Exemplare zu gewinnen von Ach, so ist das Band 2. Der Zwerchfell Verlag, wo das Ganze erschienen ist, hat uns das netterweise zur Verfügung gestellt. Und wir geben das natürlich sehr, sehr gerne an euch weiter. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine E-Mail zu schreiben. Einfach an hallo@kleiner3.org. Und da schreibt ihr dann bitte rein, welche KünstlerInnen, die queer sind, haben denn euch in letzter Zeit besonders beeindruckt, berührt? Oder möchtet ihr vielleicht einfach dafür sorgen, dass sie noch mehr Aufmerksamkeit erfahren, weil die Welt noch nicht genug von ihnen weiß? Also, welche queeren KünstlerInnen, da müsst ihr euch jetzt auch nur eine Person aussuchen, keine Sorge, braucht jetzt keine Top 10 oder so zu erstellen. Möchtet ihr dem Rest der Welt da noch empfehlen? Schreibt uns das einfach an hallo@kleiner3.org, wie gesagt, bis zum 20. Dezember. Und dann losen wir natürlich aus allen teilnehmenden Leuten aus. Ich drücke euch da auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Bedanke mich nochmal bei Martina, dass sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen hat, dass wir hier so schön quatschen konnten und natürlich vor allem auch für die wichtige Arbeit, die sie mit diesem Projekt da leistet. Und auch danke an euch fürs Zuhören, ganz klar. Danke an MAP fürs Produzieren der Folge, wie immer. Und ich bin die Anne und sage ciao, ciao.